shoving, we burn it cool and sharp. We burn it cool and sharp. We're nasty, we're nasty, but you put the rush, we shoving, shoving. Mich wollen noch mal wieder, mich wollen wieder, doch kein Ende wieder, mach mal wieder. Mich wollen noch mal wieder, mich wollen wieder, doch kein Ende wieder, mach mal wieder. Die Lagen wieder, wollen wieder, wieder, wieder, wieder, wieder, wieder, wieder, Thank you.